Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Regina Münch. Guten Morgen. Wir sind in der und vor der ernstesten Lage der ganzen Pandemie. CDU-Präsidiumsmitglied Röttgen wirft seiner Partei Fehler in der Corona-Bekämpfung vor. Im WDR-Fernsehen forderte er einen härteren Lockdown. Wir haben kurzfristig eigentlich nur eine Möglichkeit, die Einschränkung der Mobilität. Die Bürger verdienen Ehrlichkeit, das honorieren sie, das haben sie gezeigt. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich gestern angesichts der steigenden Corona-Infektionen für verschärfte Maßnahmen ausgesprochen. Wenn wir die Zahlen nehmen, brauchen wir eigentlich noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität. Dann könnten wir anschließend genau diese Öffnungsschritte gehen, die wir jetzt in Städten, in Regionen mit niedriger Inzidenz wie in Tübingen ja jetzt schon sehen. Auch aus der Wirtschaft gibt es Forderungen nach einem kurzen, harten Lockdown. Gesamtmetallpräsident Wolf sagte der Bild am Sonntag, dies sei besser, als über Monate keine klaren Strukturen zu haben. Militärchefs aus 12 Ländern haben die Schüsse auf Demonstranten in Myanmar verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, ein professionelles Militär sei dazu da, die Menschen zu beschützen und nicht ihnen zu schaden. Christoph Hoffmann, WDR aktuell. Es ist eine ungewöhnliche Erklärung, die Länder wie die USA, Großbritannien, Japan und auch Deutschland unterzeichnet haben. Ob sie die Militärmachthaber in Myanmar beeindruckt, wird sich zeigen. Medien- und Augenzeugenberichten zufolge sollen Sicherheitskräfte allein gestern mindestens 114 Menschen erschossen haben, darunter auch Kinder. Seitdem sich das Militär am 1. Februar an die Macht geputscht hat, geht es gewaltsam gegen Menschen vor, die gegen den Putsch demonstrieren. Der UNO-Sonderberichterstatter für Myanmar, Andrews, bezeichnete das Vorgehen der Militärjunta in Myanmar als Massenmord. Es sei an der Zeit für die Welt einzugreifen. Er schlug vor, Zahlungen an das Land für Öl oder Gas zu stoppen und Waffenlieferungen einzustellen. Weitere Meldungen im Überblick. Die Bundeswehr hat 80 Beatmungsgeräte nach Brasilien geflogen. Sie werden nach Manaus im Amazonasgebiet gebracht, wo es besonders viele Covid-19-Fälle gibt. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Beatmungsgeräte gespendet. In Brasilien sind bisher mehr als 307.000 Infizierte gestorben. Nur in den USA gibt es mehr Corona-Tote. Am Flughafen Düsseldorf könnte es heute Morgen zu Verzögerungen bei der Passagierabfertigung kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aufgerufen, zwischen 4 und 9.30 Uhr zu streiken. Hintergrund ist ein Tarifstreit. Verdi fordert vom Passagierabfertiger AHS neue Verhandlungen und höhere Löhne für die Mitarbeiter. In Barcelona hat es ein Konzert einer spanischen Band vor 5000 Zuschauern gegeben. Es ging darum zu testen, ob Großveranstaltungen in der Corona-Pandemie sicher sein können. Alle Zuschauer mussten vor Konzertbeginn einen Schnelltest machen und sich registrieren. In der Halle in Barcelona gab es 3 Zonen für das Publikum. Die Zuschauer durften nicht zwischen den Bereichen wechseln. Cosmo aus der Region. Weltweit sind gestern für eine Stunde viele Lichter ausgegangen. Anlass war die Klimaschutzaktion Earth Hour. In NRW beteiligten sich fast 90 Städte. Lukas Haag, WDR aktuell. Als Signal für mehr Klimaschutz ging zum Beispiel am Kölner Dom, den Fußballstadien von Schalke und Gladbach oder im Landschaftspark Nord in Duisburg für eine Stunde die Lichter aus. Weltweit war es das 15. Mal, dass die Earth Hour stattgefunden hat. Das erste Mal ist die Aktion der Umweltstiftung WWF 2007 in Sydney gestartet. Mittlerweile gilt sie als die größte weltweite Umweltschutzaktion. Allein in Deutschland waren gestern mehr als 500 Städte dabei. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Vormittag viele Wolken, aber meist trocken. Zwischen Eifel und Siegerland zeitweise sonnig. Am Nachmittag vom Münsterland bis zum Mindener Land etwas Regen. Etwas milder als gestern in Winterberg bis 9 Grad, in Monschau bis 12 und maximal 14 Grad in Bocholt. Morgen erst noch ein paar Wolken, dann verbreitet sonnig bei 14 bis 21 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todo pueden ver, los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, cabello y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo está del agua que bebe cuando te moja los labios pienso en tu mirada clavada una bala en el pecho pienso en tu mirada. si no te agarro fuerte. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim yazdım son satır sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Hor gibi yaksan bile sar beni baştan yine. Yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim yazdım son satır sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. своїм містам. Шалом, салам, і тут, і там. Шалом, салам, своїм селам. Там Бог, там люд, усіх люблю. Але я їду в авто і за вікном люди, а в них є свій Бог. То моя поля другий, всіх не такий, садять вони на ціпок. В кожній країні свій лад і є свій суд. Тебе я вже не була, але я маю свій план. Їхні серця, папери, серці, тепла. Я не там, я вже тут, серед них, та запал у мені ще не зник. То любов до людей, віра в них. Я мама, я шаман, чарівник. Шалом, салам, своїм містам. Шалом, салам, і тут, і там. Шалом, салам, своїм містам. Шалом, салам, і тут, і там. Rauch, nimm mich auf, gib mir noch Peps. Niemand ist im Haus, ich zähl die Days. Mach bitte auf Junkies auf Edge. Mach mir keinen Kopf auf jeden Fall. Kenn ich einfach niemand, die dran geht, blä. Wache morgens auf, ist jemand da. Wisch meinen Schweiß abblicken. Ja, frische Seite für'n Fünfer. Scharfes Eisen im Kühlschrank. Miese Zeiten im Block, scharf. Und Mama sagt bitte, du was blätt. Die Straßenecke sind grau. Du hast kein Glück mehr mit Frauen. Immer weghauen, immer bauen. Platzack, ess auf. Viel Rap, schwer dünner. Viel Weed, schwer dümmer, ey. Krisezeiten im Hof, Charp, auf Steine klopfen im Würmer. Sie hat super Dry Bag, ihre Nägel sind fake. Lang zusammen, machen Break, bitte zieh nicht so'n Face. Shalom, salam, zwoim, mistam. Shalom, salam, i tu, i tam. Shalom, salam. I must do catching. music is emotion, culture, the expression of who we are. Cosmo, der Sound der Welt. She's got the good, good vibes, beauty that I can't describe, golden like the summer skies. Her shape of the skin don't crack, brown sugar, she a chocolate snack. Fire girl, she don't take no flack. You take this on with you when you leave the room. It's incredible, I put you on the pedestal. Chân bé khi chiều nắng chưa phai, từ xa thắp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thản đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp Sài Gòn ơi, la la la la la, la la. I don't understand. Oh my baby, the way you move your body to the rhythm of the sound. I wanna love you, love you, love you, love you. Low, love you down, down. I wanna drive you, drive you, drive you, drive you. So there you go, wind up. I wanna do you this way, you no go understand. Later you go find out. I wanna carry you, carry you, carry you, carry you, carry you down, down. Oh my. What have you done to me? Oh my baby, what are you doing to me? What are you doing to me? Oh my baby, why am I feeling this way? Why am I feeling this way? Oh, why I want to do you things, oh, I want to do you things, oh. I got, oh no, father, oh my dada, give me ganja, oh, tell your sister, we get backside. Give me now, now I know if you calm down. Give me water, give me Fanta. I know I can't see water, papa. I'm giving me jam and juice. You, I get into you. Do you style utamo? I wanna love you, love you, love you, love you. Low, love you down, down. I wanna drive you, drive you, drive you, drive you. So there you go, wind up. I wanna do you this way, you no go understand. Later you go find out. I wanna carry you, carry you, carry you, carry you. Down. Oh my baby. Oh, oh, oh, oh, oh my baby. Oh my baby. Como Music is my whole life, you know. I live music, I work music, I enjoy music. Everything connected to music, that's my life, you know. Cosmo, der Sound der Welt. You do. this, like that. When I say do this, do this, do that. Do this, like that. When I say do this, do this. But I don't wanna look. But I don't wanna look like you. Excuse me, wet boy. Aba fana basa chosen no more. No. Bana manga bana mali for sure. But I no come out with the mama's moto. Ufuna mina kota gana petro. Ukunga basi zoyanjani emo. Dia bakata to make sure I don't fall. Ewen, I can't fall. The police say, excuse me, wet boy. Aba fana basa chosen no more. No. Bana manga bana mali for sure. But I no come out with the mama's moto. Ufuna mina kota gana petro. Ukunga basi zoyanjani emo. Yeah, but I got to make sure I don't fall. Hey, wait, I can't fall. Under you, I'm a loving, and only you were there with me, go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yo. It's such a pity. You all already have your wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity, yo. It's such a pity. You all already have a wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. Me know say you belong to she, you know say me belong to him. I wouldn't want you diss your queen, you woulda never diss me king. But when you bleed, my mood with him, and when my feel your grace a swing. You left me in a turmoil, you have made a spin. It really makes me sad, we have to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter. But it would be selfish to want in a cynical youth to bring her home and can I tell her the truth. Cosmo. Nachrichten mit Mathis Dirkes um 8 Uhr.